dir so sein, als lachten alle Sterne. Denn ich wohne auf einem von ihnen. Denn ich lache auf einem von ihnen.